Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Er war ein genialer Logiker, ein Forscher mit Marotten und er gilt vielen als der Mozart der Mathematik. Die Rede ist von Kurt Gödel. Anfang des 20. Jahrhunderts war sich der bedeutende Mathematiker David Hilbert sicher, jedes Problem in der Mathematik ist lösbar. Wir müssen wissen, wir werden wissen. Hilbert glaubte fest daran, dass Mathematiker mit Logik früher oder später jede offene Frage würden beantworten können. Ohne Probleme, ohne Widersprüche. Doch Hilberts Traum wurde zerstört. Von einem jungen, unbekannten Logiker aus Österreich. Gödel hat gesagt, nein, es geht nicht. Gödel hat sogar bewiesen, nein, es geht nicht. Kurt Gödel, der bedeutendste Logiker des 20. Jahrhunderts. Er hat ausgelotet, wo die Grenzen der Erkenntnis liegen, hat unser Verständnis von Wahrheit im Fundament erschüttert. Er hat die Grundlagen für die moderne Informatik geschaffen und er hat die Mathematik in ihre größte Krise gestürzt. Also er war ein ganz und gar mutiger Denker. Kurt Friedrich Gödel wurde am 28. April 1906 geboren, als zweites Kind wohlhabender Eltern in Österreich-Ungarn. Er war ein exzellenter Schüler und zog nach dem Gymnasium zum Studieren nach Wien. Gödel hörte Vorlesungen in Physik, Mathematik und Philosophie. Und er besuchte den Wiener Kreis, eine Diskussionsgruppe, in der Intellektuelle über die Grundlagen des Wissens, des Denkens und der Erkenntnis debattierten. Gödel glaubte, anders als die meisten Mitglieder im Wiener Kreis, dass Philosophie mehr ist als nur das Interpretieren von Beobachtungen. Er wollte sie zur gemeinsamen Grundlage aller Wissenschaften machen und mit ihr die fundamentalen Fragen des Lebens klären. Wie sollen wir leben? Was ist der Sinn des Daseins? Was ist der Geist? Was sind die Grundlagen des Erkennens? Also er hat sich vollkommen gegen den Zeitgeist gestellt, was auch mutig war, sagt die Philosophieprofessorin Eva Maria Engelen. Sie gibt Gödels philosophische Notizen heraus. Gödel war Mitte 20, frisch promoviert, ein junger, unbekannter Logiker und Philosoph, als er etwas herausfand, das die Mathematik in ihrem Innersten erschütterte. Er ist tief eingedrungen in die Mathematik, bis zu ihrem Kern, zu den Beweisen. Darauf beruht die gesamte Mathematik. Jede einzelne Aussage. Ein Beweis ist halt eben wirklich eine lückenlose Darstellung, dass diese Aussage richtig ist, sagt der Mathematiker Dr. Dirk Fretlö. Ein Beispiel. Eine Aussage, die nicht jeder sofort glaubt, ist, dass 1 gleich 0,999999 und so weiter. Also eine 0, und dann unendlich viele 9 nach dem Komma. 0,9 Periode kann man auch sagen. Ich behaupte, dass wahr ist, dass das gleich 1 ist. Das kann ich jetzt viel behaupten. Jetzt muss ich das beweisen. Und wenn ich mir das mal so hinschreibe, dann schreibe ich auf die einen Seite eine 1 gleich 0,999 und so weiter. Da sehe ich noch nichts. Aber wenn ich jetzt mal auf beiden Seiten durch 3 teile, dann sehe ich auf der linken Seite ein Drittel und auf der rechten Seite sehe ich gleich 0,333333 und so weiter. Und das sind jetzt viele Menschen bereit zu akzeptieren. Dann habe ich für viele Menschen die Sache schon bewiesen. Und wenn mir jetzt immer noch nicht jemand glaubt, dass ein Drittel gleich 0,333333 ist, dann muss ich ihn halt noch weiter überzeugen. Das geht aber auch. Was in der Mathematik bewiesen wird, bleibt für immer wahr. Denn bei einem Beweis werden alle neuen Aussagen aus bereits bewiesenen Aussagen hergeleitet. Logisch und lückenlos. Mathematiker können jede einzelne Aussage in einem Beweis jederzeit überprüfen. Sie können prüfen, ob sie korrekt aus bestehenden Aussagen hergeleitet wurde. Sie können auch diese bestehenden Aussagen überprüfen, ob auch sie wiederum korrekt hergeleitet wurden. Sie können in dem Gebäude der Mathematik, dem Gebäude aus logischen Schlussfolgerungen, Etage für Etage hinabsteigen und jede Aussage und jede Schlussfolgerung überprüfen. Bis zum Fundament, bis zu den sogenannten Axiomen. Die Axiome sind die grundlegenden Kernaussagen, auf denen alles aufbaut. Es sind einleuchtende und einfache Aussagen, die ohne Beweis als wahr angenommen werden und aus denen dann jede weitere Aussage logisch gefolgert wird. Anfang des 20. Jahrhunderts waren Mathematiker davon überzeugt, dass man auf diese Weise jede wahre Aussage lückenlos und zweifelsfrei beweisen kann, durch logische Schlussfolgerungen, die nur auf einer Handvoll Grundannahmen beruhen. Der bedeutende Mathematiker David Hilbert träumte sogar von einem Beweis, dass es geht. Wir müssen wissen. Wir werden wissen. Doch diesem Traum machte Kurt Gödel 1931 ein Ende. Gödel hat gesagt, nein, es geht nicht. Gödel hat sogar bewiesen, nein, es geht nicht. Mit Mitte 20 veröffentlichte Gödel eine aufsehenerregende Arbeit, die die Mathematik für immer verändern sollte. Er hat im Wesentlichen herausgefunden, ganz platt gesagt, dass man nicht alles beweisen kann. Gödel hat bewiesen, wenn man sich sinnvolle Grundannahmen wählt, wird es immer Aussagen geben, die man aus diesen Grundannahmen durch logische Schlussfolgerungen nicht herleiten kann. Gödel hat mit Logik bewiesen, dass man mit Logik nicht alles beweisen kann. Kurt Gödel hatte herausgefunden, logische Systeme haben Grenzen. Unsere Erkenntnis hat Grenzen. Sein sogenannter Unvollständigkeitssatz bedeutet für die Mathematik, es wird immer Fragen geben, die offen bleiben, weil sie mit logischen Schlussfolgerungen nicht beantwortet werden können. Es ist eine unabänderliche Eigenschaft der Mathematik, ganz gleich, wie wir sie aufbauen. Es wird immer weiße Flecken auf der mathematischen Landkarte geben. Die Mathematik bleibt für immer unvollständig. Ein Hobby, so etwas wäre Gödel sicher nicht in den Sinn gekommen. Die Philosophieprofessorin Eva Maria Engelen erforscht Gödels Werk und weiß, Kurt Gödel lebte für die Wissenschaft. Freunde hatte er kaum. Gödel hatte Gesprächspartner, weil er sich für eine Sache interessiert hat und für das Denken interessiert hat. Und nicht, weil er sich für Menschen und soziale Kontakte interessiert hat. Das mögen die meisten Menschen verschroben finden, aber aus Gödels Perspektive war das erstmal nicht verschroben. Wenn Kurt Gödel vom Denken erschöpft war, suchte er Zerstreuung in Musik und Film. Er hörte gern Schlager und Operetten. Ja, er hat auch sehr gerne Walt Disney-Filme angeguckt. Bemerkenswert dabei ist, dass er mit dem Mathematiker Alan Turing einen Lieblingsfilm hatte, nämlich Schneewittchen und die sieben Zwerge. Und er hat wohl auch mal versucht, Einstein dafür zu begeistern, also für Schneewittchen und die sieben Zwerge. Und der hat sich davon aber nicht begeistern lassen. Der Mann, der gern Operetten hörte und Walt Disney-Filme schaute, hatte 1931 die Mathematik in eine Krise gestürzt. Er hatte gezeigt, dass man nicht alles beweisen kann und die Mathematik deshalb auf ewig unvollständig bleiben wird. Hatte er die Mathematik damit beschädigt? Der Logiker Professor Benedikt Löwe verneint das. Der Gödelsche Unvollständigkeitssatz sagt nur, dass ganz im Prinzip ein Beweissystem solche Lücken aufweist. Ob diese Lücken dann nachher interessante mathematische Phänomene beschreiben, ist wieder eine ganz andere Frage. Und wenn wir uns die Geschichte der Unvollständigkeit in den Jahren danach ansehen, können wir auch feststellen, dass in den meisten Kerngebieten der Mathematik diese Unvollständigkeit nicht aufgetreten ist. Die meisten Fragen der Zahlentheorie, der Analysis, der Geometrie sind weiterhin entweder beweisbar oder widerlegbar. Kurt Gödel hatte der Mathematik ihre Grenzen aufgezeigt, mit seinem Unvollständigkeitssatz. Es gibt Probleme, die wir niemals werden lösen können. Aber er hat die Mathematik auch enorm gestärkt, mit einer weiteren bahnbrechenden Arbeit. Gödel zeigte, dass Beweisen, auf dem die gesamte Mathematik aufbaut, das Schritt für Schritt Herleiten neuer Aussagen aus bereits bekannten Aussagen, kann vollständig durch formale Rechenoperationen beschrieben werden. Mathematiker brauchen bei der Suche nach Beweisen zwar Ideen, Intuition, Erfahrung und Kreativität, letzten Endes aber ist eine logische Schlussfolgerung kein undurchschaubares, diffuses Produkt unseres Geistes. Logisches Argumentieren und formales Rechnen sind das Gleiche. Das liefert der Gödel'sche Vollständigkeitssatz. Eine fundamentale Erkenntnis für die Mathematik. Mit weitreichenden Konsequenzen, sagt der Logiker Professor Benedikt Löwe. Der Vollständigkeitssatz besagt unter anderem, dass die Methode des Beweisens die gesamte Mathematik, die gesamte mathematische Praxis abdeckt. Und die Methode des formalen Beweisens ist im Prinzip von Computern durchführbar. Computer können sich zwar nicht hinsetzen und versuchen, schöne Beweise zu finden oder elegante Beweise, aber Computer können, dadurch, dass die formalen Beweise Schritt für Schritt nachprüfbar sind, einfach Beweise generieren. Und dieses automatische Generieren von Beweisen erlaubt es einem, ganz anders an die Mathematik heranzugehen. Gerade in den letzten Jahren gab es einige Beispiele von Arbeiten, bei denen die Beweise so lang geworden sind, dass sie von Experten nur noch sehr schwer im Einzelfall nachprüfbar waren. Und da hat es an einigen Stellen Versuche gegeben mit sogenannten Beweisassistenten. Das sind Computerprogramme, die dem menschlichen Mathematiker dabei helfen, die Beweise für solche Theoreme zu finden. Computer können zwar nicht denken, aber sie können rechnen. Und da formales Rechnen und logisches Argumentieren, wie Gödel erkannt hat, vom Prinzip her das Gleiche sind, reicht es aus, um lückenlos zu argumentieren. Das heißt, um zu beweisen und zu widerlegen. Die extreme intellektuelle Arbeit strengte Kurt Gödel enorm an, sagt die Philosophieprofessorin Eva Maria Engelen. Er macht sich auch immer wieder Notizen dahingehend, dass er sich Ruhepausen einbauen muss, dass er spazieren gehen soll, dass er Formen der Zerstreuung suchen soll. Und das vor allen Dingen, weil er nach seinen großen mathematischen Beweisen doch in so tiefe Erschöpfung gefallen ist, dass er auch von sich aus ins Sanatorium gegangen ist, weil er so erschöpft war. Er hat dazu geneigt, so intensiv und angestrengt zu arbeiten, dass es ihn erschöpft hat. Gödel lebte für seine Arbeit. Und doch? Gödel war kein geselliger Mensch, hat sich aber, auch wenn das jetzt gar nicht ins Bild zu passen scheint, immer für Frauen interessiert, von der Bedienung im Wirtshaus nebenan bis zu der Philosophin Rose Rand, von der man auf einem Bibliotheksausleihzettel auf der Rückseite auch lesen kann, dass er sie einmal geküsst hat. Also auch dafür hat er Aufzeichnungen hinterlassen. Schließlich heiratete Gödel. Was für die damalige Zeit wirklich skandalös war, sie war Nachtclub-Tänzerin in dem Nachtclub der Nachtfalter. Und das war schon mehr als anrüchig, das muss man schon sagen. Was hat die Tänzerin Adele Nimburski an dem zurückhaltenden Logiker Kurt Gödel gefunden, der nur für seine Arbeit, seine Forschung, seine Gedanken lebte? Ja, das ist eine gute Frage, weil er hat ihr gewisse Sicherheiten geboten, finanzieller Art. Aber er war ja doch sehr eigen. Sie war sehr isoliert in Princeton. Sie hatte überhaupt keine Ansprechpartner dort. Sie hat sich auch sehr schwer mit dem Englischen getan und hat es nie richtig gut gelernt. Das Einzige, was man sich zusammenreimen kann, aber es bleibt im Reich der Spekulation, ist, dass er ein sanfter Mann war und es wohl in dieser Generation nicht so viele davon gegeben hat. Gödel galt durch seine bahnbrechenden Arbeiten als der führende Logiker seiner Zeit. Doch als er nach dem sogenannten Anschluss Österreichs ans NS-Deutschland in die Armee eingezogen werden sollte, setzte er alles daran, Wien noch 1940 zu verlassen und in die USA zu emigrieren, wo er Kontakte hatte. Aber die Flucht schien unmöglich. Damals gab es natürlich schon gar keine Flüge, aber auch keine Schiffspassagen mehr zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. Er ist dann mit Adele erst nach Berlin, von Wien aus nach Berlin, dann nach Moskau, hat dort die transsibirische Eisenbahn genommen und ist dann übergesetzt von Sibirien aus nach Japan und von Japan mit dem Schiff in die USA. Eine unglaubliche Reise und sie müssen auch ziemlich viel Gepäck gehabt haben. Kurt Gödel, der weltferne Logiker, floh mit seiner Frau quer über den Globus in die USA. Das hat alles er organisiert, ja. Das hat er dann, wenn er musste, so etwas hat er geschafft. Gödel lebte von da an mit seiner Frau Adele in der Universitätsstadt Princeton im Nordosten der USA und arbeitete am Institute for Advanced Study. Er hielt Vorlesungen und dachte über philosophische Probleme nach. Dabei tauschte er sich kaum mit anderen aus, mit einer Ausnahme. Er ging regelmäßig spazieren mit Albert Einstein. Sie waren auf der einen Seite krasse Gegensätze, weil zum Beispiel Einstein ja durchaus die Marke einer wissenschaftlichen Pop-Ikone von sich aus bedient hat, weil er auch mit den Medien spielen konnte und sich auch inszenieren konnte und auch keine Probleme hatte, öffentlich zu sprechen. Das war bei Gödel alles ganz anders. Gödel hätte nie freiwillig öffentlich den Mund aufgemacht, sich irgendwelcher Medien zu bedienen. Das hätte ihn, glaube ich, in Schockstarre versetzt. Also insofern waren die sehr unterschiedlich. Einstein und Gödel, der Physikstar und der Weltklasse-Logiker, hatten einen Gesprächspartner auf ihrem Niveau gefunden. Einstein soll gesagt haben: Ich komme bloß noch zum Institut, um das Privileg zu haben, mit Gödel zu Fuß nach Hause gehen zu dürfen. Als Einstein stirbt, ist es für Gödel der Anfang vom Ende, sagt Eva-Maria Engelen. Aber er hatte sehr viele soziale Kontakte in Wien. Als er dann in Princeton war, wird das graduell immer weniger. Er trifft dann auch immer weniger Leute persönlich in den 60er und 70er Jahren bis zu dem Zeitpunkt, wo er sich eigentlich am liebsten nur noch telefonisch mit anderen Menschen unterhält. Schließlich wird es für Gödel unmöglich, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen oder zu forschen. Da muss man, glaube ich, vorsichtig sein, weil die Krankenakten uns nicht erhalten sind. Und ich habe zwei Leute gefragt, die noch mit ihm beruflich zu tun hatten. Die hatten noch in den späten 60er Jahren beruflich mit ihm zu tun und haben gesagt, sie haben ihn nie irgendwie verwirrt oder unklar oder unpräzise erlebt. Nie. Dennoch zeigt Gödel Anzeichen von Verfolgungswahn. Er hatte zum Beispiel Angst, dass der Kühlschrank die Luft vergiftet oder auch die Heizung die Luft vergiftet. Das sind so Anzeichen, die man als paranoide Störung wohl interpretieren könnte. Aber was auch noch gerne angeführt wird, ist sein Essverhalten, weil er sich ja zu Tode gehungert hat. Allerdings hat er nie gerne gegessen. Also das kommt schon in seinen frühen Notizheften vor, dass man nicht zu viel essen soll und dass das ungesund ist. Er war auch immer sehr dünn. Adele kümmert sich darum, dass Kurt zumindest ein wenig isst. Doch als sie einen Schlaganfall erleidet und ins Krankenhaus kommt, ist Gödel allein. Der bedeutendste Logiker des 20. Jahrhunderts isst nichts mehr und stirbt 1978 entkräftet und abgemagert an Unterernährung. Er war dann zu dem Zeitpunkt schon vollkommen isoliert in Princeton und seine ganzen Freunde waren, seine ganzen Gesprächspartner waren weggestorben. Ich habe alleine in meinem familiären Umfeld zwei Menschen, die im Alter, als sie genug hatten von ihrem Leben, aufgehört haben zu essen, um zu sterben. Also das kann man ja für Gödel auch nicht ausschließen, dass er einfach keine Gesprächspartner mehr hatte. Seine Frau war zumindest temporär abwesend, dass er keine Lust mehr hatte, schlicht und ergreifend. Kurt Gödel hat die Mathematik verändert, mit seinen fundamentalen Einsichten über die Macht und die Grenzen eines Beweissystems. Er hat herausgefunden, in jedem sinnvollen Beweissystem gibt es Aussagen, die innerhalb des Systems weder beweisbar noch widerlegbar sind. Und er hat herausgefunden, Beweisen funktioniert durch logische Umformungen und Rechenoperationen. Das heißt, Computer können beweisen. Er hat wirklich nur 6, 7 große Arbeiten verfasst, was total ungewöhnlich ist. Einige bedeutende Leute wie Hilbert haben eben hunderte von Arbeiten verfasst. Und Gödel hat sich mit 7 unsterblich gemacht. Kurt Gödel gilt als der bedeutendste Logiker des 20. Jahrhunderts. Er hat gezeigt, wo die Grenzen der Erkenntnis liegen. Er hat die Logik und die Mathematik für immer verändert. Gödel ist unsterblich geworden. Dadurch, dass er den Menschen in seine Schranken gewiesen hat. Sie hörten Die Grenzen des Verstands, der Logiker Kurt Gödel von Aeneas Roch. Regie Sabine Kienhöfer, Technik Birgit Vetter. Es sprachen Christian Baumann und Peter Veit. Redaktion hatte Nicole Ruchlack, eine Sendung von Radio Wissen.